Was für eine Dekonstruktion des Männerhelden vorgeführt am Kinomännermythos schlechthin. Kurzum, stellen wir uns vor, Regisseur Alexander Payne sagt zu Hauptdarsteller George Clooney: Also George, du ziehst dir jetzt die Flipflops an, die kurze Hose, dieses labbrige Polohemd und dann läufst du diese serpentinenartige Straße auf Hawaii hinunter. Schwitzt wie ein Ochse, reißt die Augen hilflos panisch auf. Ja klar, kann man mit diesen Latschen nicht laufen. Eben, genau, du siehst vollkommen bescheuert aus. Aber so sieht ein Mann eben aus, der gerade erfuhr, wer ist er? Dass seine Frau ihn betrogen hat schon lang und alle, sogar seine Tochter, nur er nicht wussten davon. Ich will wissen, wer der Kerl ist, den meine Frau getroffen hat. Alles in The Descendants ist etwas anders, als wir es erwarten. Clooney, kein Held, Hawaii, kein Idyll. Meine Freunde denken, nur weil ich auf Hawaii wohne, lebe ich im Paradies. Wir schlürfen ja alle nur Mai Tais und gehen surfen. Das letzte Mal gesurft bin ich vor 15 Jahren. Dass die Ehefrau von Matt, George Clooney, ihn betrog, kommt ans Tageslicht, als sie nach einem Bootsunfall ins Koma fällt und bald sterben wird. Das ist klar. Klar ist weniger, wie Matt mit seinen beiden Töchtern klarkommen soll, für die sich der Immobilienmakler bisher kein bisschen interessiert hat. Wie soll man von einer Mutter und einer Ehefrau, die stirbt, Abschied nehmen, die aber alles andere als eine Heilige war? Das ist die Frage für den Vater und die Töchter. Das mit dem Frühstück jedenfalls ist nicht so einfach. Ich mag keine Eier. Und warum lässt du sie mich dann erst braten? Ich dachte, die wären für dich. Die jüngere Tochter renitent, die ältere auf fast erschreckende Weise wissend. Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Mom hatte einen anderen Typen. Deshalb haben wir uns gestritten. Und dann ist der Unfall passiert und ich... The Descendants ist eine Familiengeschichte in schrägen Tönen. Aber was heißt hier schon Familie bei so einem hilflosen Vater, der die große Tochter um Erziehungshilfe in Sachen kleiner Schwester bitten muss? Du musst mir helfen. Was soll ich mit ihr machen? Wenn du mal mehr Zeit mit ihr verbringen würdest, würde sie vielleicht nicht so komplett abdrehen. Man mag nun nicht gerade behaupten, dass Matt einen Plan hat, als er sich aufmacht zur Reise über die Inseln von Hawaii. Ja, er will diesen Liebhaber seiner Frau finden. Da? Da wohnt er? Da habe ich sie zusammen gesehen. Berechtigte Frage der älteren Tochter. Warum sind wir eigentlich hier? Warum? Wofür? Weshalb? Was machst du überhaupt, wenn du ihn siehst? Redest du mit ihm? Haust du ihm eine rein? Ich will ihn einfach nur mal sehen. Aber vielleicht will Matt ja mit seinem persönlichen Roadmovie nur seinen Töchtern näher kommen. Faszinierend zu sehen, wie Filmemacher Alexander Payne den Tod und das lächerlich Absurde dieser Familie, die Tragik also und die Komik aneinander bindet und uns diese Figuren näher bringt. Wir fangen an, sie zu mögen und das ist das Geheimnis des Kinos und das der Kunst von Alexander Payne. Ja, sie fangen an, uns in ihrer ganzen Unvollkommenheit anzurühren. Und auch mit der anderen Geschichte, in dieser Geschichte verhält es sich ähnlich. Matt ist Treuhänder seiner Familie, Nachfahren der ersten weißen Siedler auf Hawaii. Die anderen aus diesem Clan wollen, dass er ein wunderschönes Stück Land für sie gewinnbringend verkauft. Treuhänder Matt weigert sich, zeigt verblüffenderweise Rückgrat. Gut, er war lächerlich, manchmal peinlich. Ein Vater, der versagte. Mit anderen Worten, Matt ist eine ungewöhnliche und komplexe Kinofigur, die hier zu sich finden darf. Schließlich lässt Alexander Payne in The Descendants, Familie und andere Angelegenheiten, eine Familie neu entstehen. Das kann man wertkonservativ nennen. Bitte sehr. Auf alle Fälle hat Matt am Ende etwas begriffen, verstanden und erkannt. Etwas, das sich bezieht auf die Heimat, das Land, die sterbende Frau, ihren Ex-Liebhaber und vor allem auf seine Töchter. Wenn mich nicht alles täuscht, geht es in The Descendants um Humanität. Und weil es genau darum geht, wird man in diesem Film keine Helden von der Stange finden.